guter Sohn. Und ist mir doch, als wäre ein Ton gar schön wie Flöten und Schalmein in deine Worte dring herein. An solchen Zeichen und Gesicht mir ist dieser Tage nicht gebricht. Ich nehme sie als eine Vermahnung hin, dass bald ich eine Sterbende bin. Nun höre ich auch ein solch Getön. Sollt also seltsam dies zugehen? Doch nein, das geschieht natürlicherweise, wiewohl ich's noch nicht zu deuten weiß. Nun aber geht's nicht bloß ins Ohr, tritt auch den Augen was hervor. Da ist ja meine Bude wert, nach der mein Herz so hart begehrt. Hat Spieleut mitgebracht, eine ganze Schar, und kommt mich abzuholen gar. Lang auf sich warten lässt und ist der wertest aller Gäst, den muss man mit Zimbeln und Windlicht abholen und führen zu seiner Pflicht. Du schlägst die Lichter mit eigenem Schein, deine Red ist süßer als Schalmein, ist alles für mich zu dieser Stund wie Balsam für die offene Wund. War mir doch, eh ich zu dir trat, als ob dir jemand nahe tat, und wer dann helle Stirn und Wang von einer Trübnis überhangen. Wie? Gelt ich also viel vor dir, dass du solch Ding erspähst an mir? So bin ich dir wahrhaftig dann kein ältlich unbequemer Mann. Mit dieser Red geschieht mir weh, dass ich zu dir mich nicht versehe. Steh nicht auf grüne Buben an. Du bist mein Buhl und lieber Mann. Fühl mich wahrhaftig herzensjung und selber bubenhaft genug. Und wenn ich als kein Bub mehr bin, so zärtlicher ist drum mein Sinn. Ein Bub liebt frech und ohne Art. Ein Mann ist großmütig und zart, hat milde Hände und steten Sinn. Das führt zu ihm die Frauen hin. Wenn eins gemahnt wär an den Tod und hätt Melancholie und Not, und sehe auf deine Lieblichkeit, dem tät sein trübes Denken leid. Das Wort allein macht mir schon bang. Der Tod ist wie die böse Schlange, die unter Blumen liegt, verdeckt. Darf niemals werden aufgeweckt. Du Süße, schaffe ich dir noch Sorgen? Wir lassen sie unter Blumen verborgen und wissen nirgends nichts von Schlangen als Zwein, die gar hold umfangen. Wie? Wären die mir auch bekannt? Wie werden diese denn genannt? Das sind die lieben Arme dein. In diese sehn ich mich hinein. Ja. Heißet jeder Mann, der Mann ist guter Art, hat eine Freundin zart, hat eine Freundin zart, drum belieber und gemieden und hat uns beschieden. So treten wir heran, so treten wir heran, so treten wir heran. Voraus an Frieden, die fröhlichen Platz, Schalmeien und Mädchen, wir seien hier gewesen, seien hier gewesen. Wir wollen nichts was, wir wollen nichts was, wir wollen nichts was. herzlicher Gruß. Hups, Maus, Wetter Jedermann, wie grüßt ihr uns? Was spricht euch an? Was ist? Was schafft ihr Verdruss? Ist unversehens zum Mund zu kommen. Ich heiße euch alle recht schön willkommen. Ja. Nehmt wie das Ding euch steckt, die Plätze. Okay.